Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for your word. Wir danken dir für dein Wort. It is eternal. Es ist ewig. It has the power to change our lives. Und es hat die Macht, unser Leben zu verwandeln. Thank you for the Holy Spirit. Danke für den Heiligen Geist. We pray that Holy Spirit, you would move in our midst. Herr, wir bitten dich, dass der Heilige Geist in unserer Mitte sich bewegt. Speak to us and change us. Zu uns spricht, uns verwandelt. So that we're a little bit more like Christ. Dass wir ein bisschen mehr wie der Christus sind. So that when we leave this place tonight, auf dass wenn wir heute Abend diesen Ort verlassen, we will know that you were here. Dass wir gewusst haben, dass du hier bist. In a very personal way. In einer ganz persönlichen Weise. Thank you for the worship, how wonderful it was. Danke für die Anbetung, wie wunderbar sie ist. Speak to us, Lord. Und Herr, jetzt sprich zu Once uns, again. Bitte. Noch einmal und wieder, in Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we just finished or completed a series on eternity. Wir haben jetzt diese Serie über die Ewigkeit abgeschlossen. And I want to start a new series from the book of Acts. Und ich möchte eine neue Serie beginnen von der Apostelgeschichte. And the last message on eternity was the kingdom of God. Die letzte Botschaft über die Ewigkeit, da ging es um das Königreich Gottes. And the first chapter of Acts has to do with the kingdom of God. Und auch das erste Kapitel der Apostelgeschichte, es beschäftigt sich mit dem Reich so, Gottes. If you turn with me to Acts chapter 1, we'll begin. Und wenn ihr einmal hinschlagen wollt zur Apostelgeschichte Kapitel 1, können wir beginnen. A little background. Ich möchte ein bisschen zum Hintergrund sagen. Acts is written by Luke. Die Apostelgeschichte wurde vom Lukas erfasst. And it's part 2 to the Gospel of Luke. Und es ist eigentlich der zweite Teil. Er schließt sich an das Lukas-Evangelium. Without the book of Acts, we would not have any idea how the church wound up all the way in Rome. Ohne die Apostelgeschichte hätten wir überhaupt keine Ahnung darüber, wie das gekommen ist, dass die Gemeinde plötzlich sich auch in Rom befand, wie sie dort hingekommen ist. It's called the Acts of the Apostles. Es heißt die Apostelgeschichte. But it should be called the Acts of the Holy Spirit. Aber eigentlich ist es die Geschichte, die Taten des Heiligen Geistes. Now at the end of Luke, am Ende des Lukas-Evangeliums, we have the risen Christ appearing to the 11 plus a few more. Da finden wir den auferstandenen Christus, wie er den Elfen erscheint. And they are in unbelief. Und sie sind im Unglauben. They see him and they're afraid of him. Sie sehen ihn, aber sie haben Angst vor ihm. And he says, "Don't be afraid." Er sagt, hab keine Angst. It's me. Ich bin and they're doch. Thinking, no, it's a ghost. Nein, das ist ein Geist. And he says, look, touch me. Rührt mich doch an. Touch my hands. Rührt meine Hände an. It's me. Ich bin es doch. They were in unbelief because, waren im Unglauben. Because they saw, some of them saw him crucified. Denn einige haben ihn ja gesehen, wie er gekreuzigt wurde. They knew he was buried. Sie wussten, dass er begraben war. And yet there he is. Und doch, da stand er vor ihnen. And finally he says, look, give me something to eat. Schließlich sagt er, komm, gib mir etwas zu essen. I'll show you that I'm not a ghost. Ich zeige euch, dass ich kein Geist bin. In a sense, he was saying. Also, in diesem Sinn sagt er das. And so we have at the end of Luke, we have the disciples in unbelief. Am Ende des Lukas-Evangeliums finden wir die Jünger im völligen Unglauben. Then he opens their minds. Plötzlich öffnet er ihren Sinn. And he says, look, it was written. Seht ihr nicht, dass es geschrieben stand? The Christ must die. Der Christus musste sterben. He must be risen. Er musste auch wieder auferstehen. And then repentance for forgiveness of sins. Und so die Buße für die Vergebung der Sünden must be preached to all nations. Allen Nationen gepredigt werden. And then the gospel ends. Und dann schließt das Lukas-Evangelium ab. That the Lord was taken up into heaven. Und zwar mit dem Moment, wo der Herr gen Himmel auffährt. And he also said, und er sagte auch, that the Father has, I'm going to send you what the Father has promised. Und er versprach auch, er sagte, ich gebe euch die Verheißung, die der Vater versprochen hat. So let's pick it up in Acts chapter 1. Also fangen wir jetzt fort und machen wir weiter mit der Apostelgeschichte. Starting with verse 1. Vers 1. In the former book, Theophilus. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus. That's the Gospel of Luke. Also eben das Lukas-Evangelium. I wrote about all that Jesus began to do and to teach. Da habe ich geschrieben von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Until the day he was taken up to heaven. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. After his suffering, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden. He showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. In vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. He appeared to them over a period of 40 days. indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ. And spoke about the kingdom of God. Und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. For 40 days he's speaking about the kingdom of God. 40 Tage sprach er über das Reich Gottes. Because the kingdom of God is a major issue. Denn das Reich Gottes ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. In Matthew 25, the Lord said, enter the kingdom that I have prepared for you from the foundations of the earth. In Matthäus 25, da sagt er, tretet ein in das Reich, was ich euch bereitet habe, von Anbeginn der Welt. In Daniel 2, verse 44. Daniel 2, Vers 44. God is going to set up a kingdom that is forever. Gott wird ein Königreich aufrichten, was für immer bestehen wird. Jesaja 9:7. And that kingdom will rest upon the shoulders of Christ. Und dieses Königreich wird auf den Schultern Christi ruhen. And it will be increasing. Und es wird weiter und weiter zunehmen. It's beyond anything we could possibly fathom. Jenseits allem, was wir nur irgendwie begreifen können. It's every reason why we were born, why the universe was created. Es ist der Grund, warum wir überhaupt geboren wurden, warum das Universum geschaffen the wurde. The kingdom of God. Das Reich Gottes. And the Lord said, pray like this. Und der Herr sagte, betet doch so. Our Father who art in heaven. Vater, unser im Himmel. Hallowed be thy name. Geheiligt werde dein Name. Thy kingdom come. Dein Reich komme. And this kingdom is coming. Und dieses Reich, das kommt. This is what he spoke about for 40 days. Und darüber hat er zu ihnen gesprochen, diese 40 Tage. On one occasion while he was eating with them, he gave them this command. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised. Sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Which you heard me speak about. Die ihr, sagte er, von mir gehört habt. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. The book of Acts is the Acts of the Holy Spirit. Die Apostelgeschichte, da geht es um die Taten des Heiligen Geistes. In 25 years. In 25 Jahren. These disciples who were with the Lord in unbelief. Geschah es, dass diese Jünger, die eigentlich bei dem Herrn waren, aber im Unglauben. Would receive the Holy Spirit. Dass sie den Heiligen Geist empfingen. Along with other people. Genauso wie auch andere Leute. And the gospel would spread all the way through the Roman Empire. Und das Evangelium hat sich verbreitet durch das ganze römische Reich. And despite all the persecution, churches would start everywhere. Und trotz der Verfolgung, die da passierte, entstanden doch Gemeinden überall. It would change human history. Und die menschliche Geschichte hat sich völlig verwandelt. And the Holy Spirit is still working. Und der Heilige Geist, der wirkt noch immer. He's writing a book right in our church. Und er schreibt ein Buch direkt hier in unserer Gemeinde. From the day that my wife and I came as two kids. Von dem Tag, als meine Frau und ich hierher kamen, als zwei noch sehr junge Leute. No money. Kein Geld. Didn't speak the language. Wir konnten die Sprache nicht. Didn't really know anybody. Wir haben eigentlich niemanden gekannt. Except for some missionaries. Außer ein paar Missionaren. Opened up our house. Wir haben unser Haus geöffnet. Had one person, two people. Eine Person, zwei Leute. Couple refugees from Poland. Dann kamen ein paar Flüchtlinge aus Polen. But the Holy Spirit was working. Aber der Heilige Geist, der wirkte. We had no money. Wir hatten kein Geld. We went to Nashmark. We bought old vegetables. Wir sind zum Nashmark und haben dort altes Gemüse gekauft. And ate rice and sardines like every other day. Aßen Reis mit Sardinen jeden zweiten Tag. Then Beate comes through the door. Dann kommt die Beate durch die Tür. This young girl. You know, like 20 years old. 20 Jahre alt. And Mary Murphy and others joined. Und die Mary Murphy kam und andere kamen. And suddenly we had our own story. Und plötzlich entstand unsere eigene Geschichte. Of what the Holy Spirit was doing. Von dem, was der Heilige Geist mit uns tat. It's 22 years later. Jetzt ist es 22 Jahre and später. And we're some 300 people. Und wir sind ungefähr 300 Leute. And we have a wonderful kindergarten. Und wir haben einen wunderbaren Kindergarten. And a school. Eine Schule. And we own a building. Und das Gebäude, das gehört what does the Holy Spirit want to do in the next 20 years? Was möchte der Heilige Geist tun die nächsten 20 Jahre? What does he want to do? Was möchte er tun? This is the key. What does he want to do? Was möchte er tun? Das I want to flow with him. Ich möchte einfach mit seinem Strom mitfließen. We study the book of Acts, we'll be inspired. Wenn wir die Apostelgeschichte jetzt studieren werden, wird das eine Inspiration für uns sein. What the Holy Spirit was doing. Eine Inspiration dahingehend, was der Heilige Geist nämlich selbst tut. Okay, verse 6. Vers 6. And this is our key verse for tonight. Und das ist der Schlüsselvers für heute Abend. So when they met together, sie nun, als sie zusammengekommen waren, they asked him, fragten ihn, Lord, Herr, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Now that question, diese Frage, and the Lord's answer, und auch die Antwort des Herrn, gives us some very important information. Gibt uns einfach ganz wichtige Informationen. He said to them, er sprach zu ihnen, it is not for you to know the times. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Or dates the Father has set by his own authority. Die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt we'll hat. We'll just stop there tonight. Wir werden da einmal eine Pause machen. We realize first of all that this kingdom is real. Zunächst einmal erkennen wir, dass sein Reich doch ganz real ist. And it's literal. Es ist wirklich und das ist buchstäblich. It's going to be restored to Israel. Es wird einmal wiederhergestellt werden für Israel. The Lord does not rebuke them. Der Heilige, der Herr, er weist sie nicht zurecht. He doesn't say, how long have I been with you? Er sagt nicht, na wie lange bin ich schon bei euch? Don't you understand? I'm doing something else. Versteht ihr das nicht? Ich mache etwas ganz anderes. No, he had been teaching them about the kingdom for 40 days. Nein, er lehrte sie ja genau über dieses Reich Gottes and für 40 Tage. Based on what he was teaching them, they asked this very objective question. Und auf Grundlage genau dessen, was er ihnen ja lehrte, fragten sie diese objektive Frage. We learn that the kingdom is literal. Wir lernen daraus, dass das Reich Gottes ganz buchstäblich kommen wird. When in 70 AD Jerusalem was destroyed, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Temple was destroyed. Der Tempel wurde zerstört. And the Jews were scattered throughout the world. Und die Juden wurden zerstreut in der ganzen Welt. And scholars throughout church history for the last some 2000 years. Und Gelehrte über die Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre have read about the kingdom. Sie lasen über das Königreich. And they concluded, well, Israel doesn't exist anymore. Und sie kamen selbst zu dem Schluss, dachten sich, na ja, Israel existiert ja nicht mehr. So, the church must be the kingdom. So kamen sie zu dem Schluss, na ja, die Gemeinde muss ja das Königreich sein. And in a sense, they're very right. Und auf eine Weise haben sie da ganz recht. But it does not neutralize the fact that a literal kingdom is coming. Aber es macht nicht die Tatsache zunichte, dass auch ein buchstäbliches Königreich einmal kommen wird. There's verses like Romans 14, 17. Also für das eine Argument gibt es Römer 14, 17 zum The kingdom of God is righteousness and joy and peace and the Holy Spirit. Das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Colossians 1, 13. Kolosser 3, 13. That we were translated from the kingdom of darkness into the kingdom of his dear Son. Wir wurden hinübergesetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seiner Liebe, des Sohnes. Paul would say to the Corinthians in chapter 4, verse 20. Paulus würde sagen zu den Korinthern in 1. Korinther Kapitel 4, verse 20. Vers 20. The kingdom of God is not words. Das Reich Gottes sind doch nicht allein Worte. But it's power. Es ist Kraft. And the apostles were always speaking about the kingdom of God. Und die Apostel, die sprachen immer wieder über das Reich Gottes. And the church. Und über die Gemeinde. And unless we're born again, we cannot see the kingdom of God. Es sei denn, dass wir von neuem geboren sind, können wir das Reich Gottes nicht sehen. The church is a part of the kingdom of God. Die Gemeinde ist ein Teil des Reiches Gottes. But the church is not the kingdom of God. Aber die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes für sich selbst. Exclusively. Nicht für sich selbst allein. The kingdom is coming. Ja, das Königreich, es kommt noch. And scholars transferred everything over to the church. Aber die Gelehrten haben alles dann auf die Gemeinde bezogen. Because Israel didn't exist. Einfach deshalb, weil sie es nicht sehen konnten. But the greatest miracle of the last 2000 years occurred. Aber dann geschah das größte Wunder letzten 2000 Jahre. On May 14th, 1948. Am 14. Mai 1948. Israel is back. Israel ist wieder zusammen. And now it's easy to understand. Oh my, they missed it. Oh, jetzt zu verstehen. Sie haben es einfach verpasst. It's going to be restored. Es wird wiederhergestellt werden. Now turn to 2 Peter chapter 3 with me. Gehen wir mal zum 2. Petrus Kapitel 3. Second thing we learn from this question, das zweite, was wir lernen können aus dieser Frage, is that it's good that we don't know the time. dass es gut ist, wenn wir an diesem Zeitpunkt nicht wissen. Now, if the Lord appeared to us tonight, wenn der Herr heute uns erscheinen würde, and a couple of angels, und mit ihm ein paar Engel, and suddenly, you know, we just hear this like, and the Lord is here, and it's like, whoa, Lord, oh, Lord. And we're all just like, und plötzlich ist er da. And he's standing here. Und er steht hier. And he says, I'm here just for a moment. I have a question. Und er sagt, ich bin hier für einen Moment. Ich wollte nur eine Frage stellen. You can worship me for a little while, and then I have a question. Also, ihr könnt mich ein bisschen anbeten, aber okay. Dann kommt eine Frage. Let's just all sing that song, "We Love You, Lord." You know, lass uns alle we love you, Lord. Yeah, we're listening like we never sang before. Wir werden dazu hören, wie wir nie zuvor and he says, okay, gesungen haben. Here's my question. Aber jetzt kommt die Frage. I'm taking like I'm just checking with the churches because I just want your feedback. Ich wollte einfach nur von den Gemeinden da ein Feedback bekommen. Ich wollte mal hören, was ihr dazu denkt. I'm thinking of bringing the kingdom tomorrow. Also ich denke darüber nach, ob ich vielleicht das Königreich morgen bringen könnte. How many people would like that? Raise your hands. Wie viele Leute möchten das gerne? Hebt die Hände. We would all just raise our hands and say, yes. Die Hände würden alle aufspringen. Yes. Ja, ja, ja. And then after a few seconds we would say, nach ein paar Sekunden, I don't know. Weiß nicht. Tomorrow? Morgen schon. Lord? Herr? How about a week from tomorrow? Wie wär's in einer Woche? Because you see, my dad's not saved. Mein Papa, der ist ja noch nicht gerettet. And neither is my sister. Meine Schwester auch nicht, Herr. A week from tomorrow. Kannst du uns noch eine Woche geben? And then the Lord would come back and say, okay, it's a week later. Tomorrow, everybody? Dann kommt der Herr wieder und sagt, schau, jetzt ist die Woche vorbei. Können wir es jetzt morgen machen? Raise your hands. I need a majority vote here. Ich brauche hier eine Mehrheitswahl. Wer ist dafür? I don't think any hands would be up. Ich glaube, die Hände würden nicht hinaufgehen. I think somebody would stand and say, Lord, ich glaube, jemand würde da sagen und sagen, Herr, can you give us another month? Könnten wir vielleicht noch einen Monat haben? You see, I've never witnessed to my neighbors. Herr, ich habe ja meinen Nachbarn noch kein Zeugnis gegeben. And the people at work don't have any idea about you. Oh, die Leute bei der Arbeit, sie haben überhaupt keine Ahnung von dir. Can you give us a month? Gib uns doch noch einen Monat. Okay. Er sagt, okay, and he comes back in a month. Dann kommt er nach einem Monat wieder. And he says, okay, hands raised. Und dann sagt er, hey, Hände hoch jetzt, wer? Everything is silent. Alles ist still. Someone stands. Steht jemand auf? Lord. Herr. As much as we want your kingdom to come. Herr, so sehr, wie wir dein Königreich uns herbeisehen. As much as we can't wait. Und gar nicht mehr das erwarten können. Could you give us one year? Kannst uns vielleicht doch ein Jahr geben noch? This whole neighborhood. Die ganze Nachbarschaft, Herr. My family. Die Familie, my distant relatives, meine entfernten Verwandten, my son, mein Sohn. Give us a year. Herr, gib uns dann doch ein Jahr. A year later, oder nach einem Jahr später, we would say this. Dann würden wir sagen, Lord, you know what? Herr, you decide. Du sollst entscheiden. And don't tell us when it's coming. Und sag es uns gar nicht erst. Second point is that God doesn't want us to know. Der zweite Punkt ist der, Gott möchte nicht, dass wir wissen. Because he wants us to live every day like it would come today. Denn Gott möchte, dass wir jeden Tag so leben, als würde es heute eintreten. This is why he said it will come like a thief in the night. Darum hat er gesagt, es wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. The church has always lived as though it was coming today. Die Gemeinde hat immer so gelebt, als wenn es einfach diesen Tag eintreten könnte. Now in 2 Peter chapter 3, im 2. Petrus Kapitel 3, we see something interesting. Da sehen wir etwas Interessantes. Let's start with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. This is Peter writing now. Nun schreibt der Petrus. Dear friends, this is now my second letter to you. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits. I have written both of them as reminders to stimulate you to whole thinking. In welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Now Peter writes this before he's going to be crucified upside down. Petrus schreibt dies, bevor er da verkehrt herum gekreuzigt wird. Not just before, but it's getting late in his life. Vielleicht nicht direkt davor, aber es ist schon gegen Ende seines Lebens. And he says, I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. So sagt er, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorgesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn. Watch these verses. Und schaut mal, was da steht. First of all, you must understand that in the last days mockers will come. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden. Mocking and following their own evil desires. Die nach ihren eigenen Begierden wandeln. They will say, where is this coming he promised? Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Ever since our fathers died, everything's the same. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles von Anfang an. I mean, you Christians talk about a kingdom. Ha, ihr sprecht über ein Königreich. You pray your little religious prayer, our Father, thy kingdom come. Euer religiöses Gebet. Vater unserem Himmel, geheiligt wird dein Name, dein Reich komme. You're praying this for generations. Ihr betet das ja schon seit Generationen. There's no kingdom coming. Da kommt kein Reich. It's ridiculous. Lächerlich. It's 2,000 years later. 2,000 Jahre später haben wir jetzt. Says that mockers will come. So sagt er, dass Spötter kommen werden. Because they don't know the time. Denn sie kennen nicht die Zeit. But look at verse 8. Aber schaut Vers 8. But do not forget this one thing. Dies eine aber soll euch nicht verborgen. Dear friends, Geliebte, with the Lord a day is like a thousand years. Dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre. And a thousand years like a day. Und tausend Jahre wie ein Tag. The Lord doesn't mind waiting. Der Herr, den kümmert's nicht, wenn er warten muss. Look what it says. The Lord is not slow in keeping his promise. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. Now this is our application. The Lord is not slow in keeping his promise or any of his promises. Da ist unsere Anwendung. Der Herr verzögert nicht seine Verheißung oder auch nur irgendeine seiner Verheißungen. As some understand slowness. Wie es einige für eine Verzögerung halten. He is, my Bible says, patient with you, but it should say he is long-suffering with you. Sondern er ist langmütig euch gegenüber. God is not patient. Gott ist nicht geduldig. Because he doesn't need patience. Er braucht nicht Geduld. You need patience when something threatens you. Du brauchst Geduld, wenn dich etwas bedroht. When something overwhelms you. Wenn dich etwas überwältigt. Nothing overwhelms God. Da gibt es nichts, was Gott überwältigen könnte. God doesn't need any patience. Gott braucht keine Geduld. He's in control of everything. Er hat doch alles unter Kontrolle. But he needs long suffering. Aber er braucht Langmut. Because that has to deal with people. Denn da hat es ja etwas mit Leuten zu tun. He's long-suffering toward you. Sondern er ist langmütig euch gegenüber. And we'll close with this. Und wir damit abschließen. Not wanting anyone to perish. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. You see the point? Seht ihr diesen Punkt? But everyone to come to repentance. Sondern dass alle zur Buße kommen. God delays things for a reason. Gott verzögert Dinge aus einem Grund. The kingdom has been delayed at least 2,000 years now almost. Das Königreich wurde verzögert, also jetzt schon fast 2,000 Jahre. It's for a reason. Es hat einen Grund. It's so that more people can come in. Der Grund ist, dass noch mehr Leute da in dieses Königreich eintreten können. Hebrews 6:12 says this. Hebräer 6:12, da heißt es folgendes. Through faith and long suffering we inherit the promises. Da heißt es, durch Glauben und Ausharren erben wir die Verheißungen. So many of us are believing God for something. So viele von uns, wir glauben Gott für etwas Spezielles. We're praying for a teenager. Wir beten da vielleicht für einen Jugendlichen. For an unsaved husband. Vielleicht für einen ungeretteten Ehemann. For an unsaved wife. Oder eine ungerettete Frau. We're praying for a wife. Vielleicht beten wir für eine Frau. Or for a husband. Oder für einen Ehemann. We're praying for children. Wir beten für die Kinder. We're praying for a very difficult boss. Oder für einen sehr schwierigen Chef. An incredibly boring job. Oder sehr langweilige Arbeit. We're praying for political papers. Wir beten vielleicht, dass wir bestimmte Papiere erhalten. For a visa. Ein Visum. We're praying for money to pay our rent. Vielleicht Finanzen, dass wir unsere Miete bezahlen. And we read all these promises. Und wir lesen all die Verheißungen. Philippians 4, that the Lord will provide all our needs. Philipper 4, wo es doch heißt, dass der Herr all unsere Nöte versorgen wird. The Lord is my shepherd, I'll never lack. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nie was mangeln. Matthew 6:33, if we seek the kingdom, he'll add everything to us. Matthäus 6, Vers 33, wenn wir das Königreich zuerst suchen, wird er uns doch alles hinzufügen. And we say, Lord, is it now? Und wir rufen aus, Herr, ist es vielleicht jetzt? And God said, it's not for you to know. Und der Herr antwortet, es ist nicht deine Sache, das zu wissen. It's better that you don't know. Es ist besser für dich, wenn du es nicht weißt. Trust me, it's better that you don't know. Vertrau mir doch, es ist besser, wenn du es nicht weißt. Matthäus 23, Vers 46. Not even the angels in heaven know when. Nicht einmal die Engel im Himmel wissen, wann das sein wird. Not even the Lord himself knows the day or the hour. Nicht einmal der Herr selbst weiß den Tag und die Stunde. Interesting. Interessant. And yet we are so caught up with time. Und doch sind wir da so verzerrt von der Zeit. When God delays something, wenn Gott etwas verzögert, it's because he has a purpose. Dann hat das einen Grund. And that purpose is people. Und dieser Zweck, das sind Menschen. To change people's lives. Er möchte das Leben von Menschen verwandeln. To change our life. Er möchte unser Leben verwandeln. Through faith and long suffering, we inherit the promises. Durch Glauben und Ausharren erben wir die Verheißungen. Now, why didn't he say faith and patience? Warum hat er nicht gesagt, durch Glaube und Geduld? I would think, you know, through faith and then, you know, patience, you know, this situation and that one and this one, I'll get the promise. Glauben und Geduld, diese Situation und jene Situation, ich muss sie alle aushalten und dann werde ich die Verheißung erben. It says long suffering. Nein, da heißt es ausharren. Long suffering. You don't suffer long with situations. You suffer long with people. Du hast nicht Langmut mit Situationen, du hast Langmut mit Personen. And you know what I think it's talking about? Und wisst ihr, worüber das da spricht? Through faith and long suffering, you'll inherit the promises. Durch Glauben und Langmut oder Ausharren, er erbte die Verheißung. Because God wants us to wait, because in the time that we wait, he wants to affect other people's lives. Gott möchte, dass wir warten, denn in der Zeit, wo wir warten, kann Gott das Leben anderer Menschen beeinflussen. And when the kingdom comes, we're going to have incredibly mixed feelings. Und wenn das Königreich tatsächlich kommt, wenn wir unglaublich gemischte Gefühle haben. We hear the trumpets, we're gone, we're in the air with the Lord. Die Posaunen erschallen, weg sind wir. Wir sind in der Luft, and wir sind think, beim Herrn. Wow, we're with, there's Jesus. Oh, da ist this der is Jesus. Unbelievable. Unglaublich, ja. Yes. Ja. No. Nein. My son. Wo ist mein Sohn? My daughter. Meine Tochter. My father. My mein Vater. My neighbors. Meine Nachbarn. Oh. Oh no. Nein. We're going to have mixed feelings. Wir werden gemischte Gefühle haben. We're going to be so happy. Wir werden so glücklich that we are sein. Finally seeing it. Und dass wir schließlich jetzt singen können. And yet we're going to think. Und doch werden wir denken. If I just had a few more days. Wenn ich nur noch ein paar Tage mehr gehabt hätte. Now, for those who have cars. Für Leute, die vielleicht Autos you know, haben. I drive around in my car and one thing I don't like is red lights. Ich fahre so herum mit meinem Auto, etwas, was ich nicht mag, ist einfach eine rote Ampel. They had this little button I could buy, you know, I could change the light for myself, you know. Also wenn es da einen Knopf gäbe, den man kaufen kann, man könnte bei Fernsteuerung die Ampel zurechtstellen. I'd pay a couple hundred bucks for that, you know. Würde ich auch schon ein paar hundert Dollar für zahlen. And I used to sit at red lights and think, I have so much to do, this light is eternal. Also ich habe mir gedacht, ich stehe da vor diesem roten Ampel und dieses ist doch ewig da, das Licht. And then I got Bible cards in my car and my dashboard. Aber dann habe ich mir so Verse in das Handschuhfach gelegt. And I have them on my car today. Und die habe ich noch immer im Auto. When I hit a red light, komme ich zu einer roten Ampel. I take the cards off. Dann nehme ich diese Verskarten heraus. And I start to go over the cards. Und ich gehe sie einfach durch. And you know what happens? Wisst ihr, was geschieht? I get disappointed that it's green. Ich werde enttäuscht, dass es plötzlich grün wird. I think, what a short red light. I only got through 3 verses. Mann, das ist ja viel zu kurz. Das Rot dort. Ich habe nur 3 Verse jetzt lesen können. It sounds strange, but in a sense, this is how we should be. Es klingt ein bisschen komisch, aber in einer gewissen Weise sollten wir genau so sein. That we are waiting for the kingdom. Wir warten auf das Reich. That could come every day. Und es könnte jeden Tag kommen. And yet, und doch, we so treasure the time that we have. Tun wir die Zeit, die wir haben, so hochschätzen, before it comes. Bevor es kommt. Now, I have a lung condition. Ich habe da ein bisschen Probleme mit I've der Lunge. Been to different doctors and ich habe verschiedene Ärzte konsultiert. I would love to be healed tonight. würde gerne heute Abend geheilt werden. If I was healed tonight, I'd be down in the basement tomorrow. Aber wenn ich heute Abend geheilt würde, dann wäre ich morgen dann im Keller und würde dort arbeiten. Even if God said no, I would still go, you know. Wenn Gott nein sagen würde, ich wäre da unten. He probably just can't convince me, so he allows this. So. Wahrscheinlich kann er mich da gar nicht überzeugen und so lässt er einfach diesen Zustand zu. Do you realize what a bowel project is for me? This is in my blood. Erkennt ihr das, was so ein Bauprojekt für mich bedeutet? Das ist einfach in meinen Genen drin, in meinem Blut. You know, it's like a dog chained. Das ist wie ein Hund an der Kette. And all the kids are chasing this cat. Und all die Kinder, sie laufen der Katze hinterher. It's my job. Hey, das ist auch meine That's Arbeit. What I do best. Let me loose. I'll show you how to get that Lass cat. Lass mich doch los. Da bin ich doch am besten drin. Ich werde euch zeigen, wie man eine Katze hinterherläuft. If God healed me tonight, I'd be extremely happy. Wenn Gott mich heute Abend heilen würde, ich würde extrem fröhlich darüber sein. I'd have mixed feelings. Aber dann kommen die gewissen Gefühle. I would ask God this question. Ich würde Gott diese Frage stellen. Did I learn everything you wanted me to learn? Habe ich alles gelernt, Herr, was du mich lehren wolltest? In the time. In dieser Zeit jetzt? Because now it's over. Denn jetzt ist die Zeit vorbei. And I would look back and think, you know what? I was so close to God. Und ich würde zurückschauen und würde da denken, ich war ja Gott so nah. He so controlled my life. Er hat mein Leben so kontrolliert. I'm going to kind of miss that. Irgendwie werde ich das vergessen. Lord, did I learn that? Herr, habe ich es jetzt wirklich gelernt? Or did I complain so much that you thought? Oder habe ich mich da so beklagt, dass du nur gedacht hast? You know, this guy complains so much. Just heal the guy. I'm sick of him. Der Typ, der beklagt sich so sehr. Jetzt heil ihn doch endlich. I mean, he's driving me crazy. Er macht mich ganz verrückt. Schluss jetzt. You know, he could do that. Der könnte auch das tun. Now this applies to all of us. We all have situations. Und das lässt sich auf uns alle anwenden, weil wir ja alle in verschiedenen Situationen stecken. All of us are asking the question at times, is it now? Alle von uns stellen diese Frage und sagen, ist es jetzt? Does it work to the good now, Lord? Herr, lass es doch jetzt zum Guten wirken. What do I do in the situation? Was mache ich in der Situation? Please give me wisdom. Herr, bitte gib mir Weisheit. And God says, und Gott sagt, it's not for you to know when. Es ist nicht deine Sache zu wissen, wann. Trust me. Vertrau mir. Just trust me and use the opportunity. Vertrau mir und nutze die Gelegenheit. And our principle is, if God wants us to wait, und das Prinzip ist folgendes für uns. Wenn Gott möchte, dass wir warten, you can almost guarantee it's for somebody's sake. Dann kannst du es fast garantieren, dass es eigentlich um jemand anderen willen passiert. When God wants us to wait, wenn Gott möchte, dass wir warten. He's doing something. Er wirkt etwas. Doing something that we don't see. Er wirkt etwas, was wir nicht sehen können. We're all on a stage. Wir stehen da alle auf einer Bühne. People are watching what I do with the situation. Und Leute beobachten, was ich da in der Situation tue. People are watching you, what you do with your situations. Und Leute beobachten euch, was ihr mit eurer Situation tut. Are we freaking out? Also rasten wir da aus? Are we trusting the Lord? Oder vertrauen wir dem Herrn? Are we committing it to him? Geben wir es ihm hin? Because God wants to touch people through us. Denn Gott möchte ja Leute durch uns anrühren. And we really underestimate how much we're being watched by others. Und wir unterschätzen total, wie sehr wir von anderen beobachtet werden. So let's leave the timing with God. Also lasst uns einfach die Festlegung des Zeitpunktes bei Gott lassen. And really find rest there. Und lass uns auch darin einfach zur Ruhe kommen. That God loves us. Darin, dass Gott uns liebt. He knows the best. Er weiß es am besten. The kingdom is coming. Und das Reich Gottes ist kommt. God wants to reach people. Aber er möchte noch Leute erreichen. He is delaying it for their sakes. Er verzögert es doch nur um dieser Leute willen. And I'm in situations. Und ich stehe in Situationen. And God is delaying my restoration for some reason. Und Gott verzögert meine Wiederherstellung aus irgendwelchen Gründen. Amen. Amen. God loves us so much. Gott liebt uns so sehr. He's coming back. Er kommt wieder. What will he do in 20 years? Was wird er machen in diesen 20 Jahren? What is the Holy Spirit going to do with us? Was wird der Heilige Geist mit uns tun? We will write a book, maybe called The Acts of the Holy Spirit at Leibgasse 34. Vielleicht werden wir ein Buch schreiben, die Taten des Heiligen Geistes in der Leibgasse 34. If we wait on him, wenn wir auf ihn warten and commit the timing to him, und die Zeitpunkte einfach bei ihm belassen, we will be amazed what he does while we wait. Dann werden wir erstaunt sein, was er da bewirkt, während wir warten. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we all have situations. Wir alle stehen in bestimmten Situationen. We're all waiting on something. Und warten auf etwas. Maybe we've been praying for a wife for years. Vielleicht beten wir für eine Frau seit Jahren. Or a child. Oder ein Kind. Or a healing. Oder für eine Heilung. Or somebody's salvation. Oder für die Errettung von jemandem. And we're a bit disappointed. Und wir sind ein bisschen enttäuscht. But Lord, help us to see. Aber Herr, hilf uns zu sehen, that the timing is with you. Dass die Zeitpunkte bei dir am besten liegen. And it's for a reason. Und dass das einen Grund hat. Lord, help us to wait. Herr, hilf uns zu warten. With expectation. Zu warten mit einer Erwartung. Taking advantage of the time. Dass wir die Zeit wirklich nutzen. So that when your kingdom comes, so dass wenn dein Reich kommt, we'll be ready. Wir auch bereit sind. When the spouse comes, wenn die Ehefrau oder der Gatte kommt, we'll be ready. Dass wir dann bereit sind. When the healing comes, wenn die Heilung kommt, we'll have learned everything you want us to learn. Dass wir wirklich alles gelernt haben, was du uns lehren wolltest. Lord, we trust you and we love you. Herr, wir vertrauen dir und wir lieben dich. Thank you for dying on the cross for us. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you've never put your trust in Jesus. Und du hast dein Vertrauen noch nie in Jesus hineingelegt. The Bible says that he is the Lamb of God. Die Bibel sagt, dass er das Lamm Gottes ist. He takes away the sins of the world. Was ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. If we believe in him, wenn wir nur an ihn glauben, we will have eternal life. Dann haben wir ewiges Leben. Would you pray that tonight with me? Würdest du gerne das auch beten mit mir? Ask God for forgiveness. Und Gott um Vergebung bitten. And become one of his children tonight. Und eins seiner Kinder werden. Heute Abend. Pray God in heaven. Bete einfach Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Speak to me. Sprich zu mir. Cleanse me. Reinige mich. Receive me. Empfange mich. Show me things. Zeig mir einfach Dinge. I don't know really anything. Die ich gar nicht weiß. Eigentlich weiß ich nicht viel. But I can sense you right now. Aber irgendwie spüre ich dich. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. And change my life. Und verwandle mein Leben. Let's take a moment and just meditate before the Lord. Nehmen uns etwas Zeit und sinnen wir einfach nach darüber vor dem Herrn. Just think about him and the kingdom. Denk einfach an ihn und über sein Reich. Think about your situation and aber auch über deine Situation. And the timing. Und über die Zeitpunkte.